könnte mitten auf der Fifth Avenue stehen und jemanden erschießen und würde keinen Wähler verlieren. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. 25 years of freedom on the airwaves. Congratulations, Contrabanda and Niemann's Land. This is... 日本よりこんにちは。バルセロナのコントラバンド FM91.4 は25周年を迎えました。おめでとうコントラバンダ、そしておめでとうニーマンスランド。 ボンディアデザカタルニャ、アンモルタパシオ、ファリシタツアコントラバンダ FM91.4、アシュンタッコムタルイニーマンスラン、25 anys de llibertat en les zones. Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer hier in der Stadt Barcelona und weltweit. Eine neue Sendung Niemandsland beginnt. Es ist Samstag, der 6. Februar 2016. Willkommen. Wir wollen Ihnen auch heute wieder die Welt so darstellen, wie sie ist, aber auch wie sie sein könnte. So wie sie ist, als Tragödie und als Komödie. So wie sie sein könnte, als Paradies und als menschenfreundlichen Planeten. Die Welt als Farce und als bitterer Ernst, als Paradies und als Hölle, als Original und Fälschung, als wissenschaftliches Phänomen und als abergläubischer Hokuspokus. Die Welt, eine Hochkultur und eine Schmierenkomödie. Eine ferne Zukunftsmusik und eine nahe Vergangenheitsbewältigung. Wie im Niemandsland, immer der Zeit voraus und weit hinter dem Mond. Alles dies und doch nichts davon. Willkommen. Höchste Zeit, Freunde, auch mal Bilanz zu ziehen. Keine Angst, nicht um zu fliehen, sondern einfach mal so zwischendrin nachzufragen, wo ich stehe, wo ich bin. Über 40 Jahre öffentlich geschwitzt, früher oft verbissen, heute auch gern verschmitzt. Wunderbare Nächte mit euch allen, selbst in viel zu kalten Mehrzweckhallen. Herrliche Konzerte voller Glück, die nimmt uns keiner, das kommt tausendfach zurück. Was ist dann nur passiert in all den Jahren? Und welcher Karren ist in welchen Dreck gefahren? Erinnert euch an die Konzerte für den Frieden. Wo sind die Hunderttausende geblieben? Als wir noch standen gegen Abbau aller Rechte,

Am 13. Oktober 1928 regnete es in Berlin in Strömen. Dennoch sind die Menschen in dieser Nacht in Massen unterwegs. Es ist das Fest der Elektrizität. Berlin im Licht, eine Werbewoche, mit der sich die Hauptstadt als Metropole der Moderne inszeniert. Die Schaufenster der großen Warenhäuser Wertheim und KDW leuchten bis zum Morgengrauen. Die Lichtreklamen an Varietés und Kinos blinken noch hektischer als sonst. Rathaus, Reichstag und Brandenburger Tor erstrahlen im Scheinwerferlicht. Über der Leipziger Straße in Mitte spannt sich ein Lichtbaldachin aus zigtausenden Glühlampen. In der Tauentzienstraße im Westen steigen grell leuchtende Ballons auf. Kurt Weill hat für das Lichterfest sogar ein kleines Lied komponiert. Der Text stammt von Bertolt Brecht. Das Theatergespann, das gerade 2 Monate zuvor mit der Drei-Groschen-Oper einen Bühnentriumph gefeiert hat. Doch um die Stadt Berlin zu sehen, genügt die Sonne nicht. Das ist kein lauschiges Plätzchen, das ist eine ziemliche Stadt. Damit man da einiges sehen kann, da braucht man schon einige Watt. Scheinwerfer an, Bühne frei für die nächtliche Großstadtrevue. Aperitif im Literatentreff, romanisches Café. Claire Waldorf im Wintergarten. Fritz Langs Spione im Uferpalast am Kurfürstendamm. Polittheater bei Piscator am Nonnendorfplatz. Die Tiller Girls im Admiralspalast. Fritz Kortner als Richard III. Im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt. Josephine Baker im Nelson-Theater. Nackt in der Weißen Maus. Die Berber, nackt in der Weißen Maus, Alban Bergs Wojzeck in der Krolloper, Charleston tanzen bis zum Morgengrauen. Es ist dieser schillernde, pulsierende Kultur- und Amüsierbetrieb, der in der zweiten Hälfte der 20er Jahre das Bild der deutschen Hauptstadt in der Welt prägt. Die Stadt, von der tagsüber die erste deutsche Republik regiert wird, gleicht nachts einem Varieté der Superlative mit schier endloser Nummernshow. Auf mondänen Glamour folgt billiger Glitzer, abgelöst von frivoler Freizügigkeit und hemmungslosem Amüsement oder erkenntnisspendender Welterklärung. Chacun a son goût, jeder wie er mag. In den Berliner Nächten der 20er Jahre gibt es keine Tabus, alles ist möglich. Kein Jahrzehnt ist es her, dass die Welt Berlin vor allem mit Pickelhaube, Tschingdarassabum und preußischem Stechschritt verband. Nun, ohne Kaiser und nach einem verlorenen Weltkrieg, spielt die Stadt zu heißen Jazzrhythmen eines Sidney Batchett oder Lud Gluskin ein bisschen New York oder ein wenig Paris und legt dabei ein gewaltiges Tempo vor. Berlin, die entfesselte Metropole, will die Welt spüren lassen, dass sie nicht nur in der Moderne angekommen ist, sondern diese so intensiv lebt wie keine andere Stadt. ...1927 setzte Regisseur und Kameramann Walter Ruttmann diesem modernen Berlin ein filmisches Denkmal. Die Symphonie der Großstadt führt in schnellen Schnitten und harten, expressiven Schwarz-Weiß-Kontrasten einen Tag durch Berlin. Im Staccato geht es durch hell erleuchtete Einkaufsstraßen, vorbei an einer Phalanx leicht bekleideter Varieté-Danseusen, in gedimmte Hotelbars und imposante Konzertsäle zu Boxkämpfen und Eisrevuen. Allein 30 Theater buhlen jeden Abend um die Gunst der Zuschauer. Dazu kommen mehr als 100 Varietés, Kleinkunstbühnen und Kinos, manche mit über 1000 Plätzen. 3 Opernhäuser hat die Stadt und unüberschaubar ist die Zahl verrauchter Jazzkneipen und schummriger Tanzschuppen. Meist nur Insidern bekannt sind diskrete Etablissements, deren Türen sich nur beim Nennen eines Codeworts oder eines vereinbarten Klopfzeichens öffnen. In den dunklen Nebenstraßen der gleißend hellen Amüsiermeilen des Kurfürstendamms im Westen und der Friedrichstraße in Mitte befinden sich Lokale und Clubs, in denen Tänzerinnen und Tänzer auch noch die letzten Hüllen fallen lassen oder gleich nackt mit ihren Darbietungen für Erregung beim Publikum sorgen. Hier gibt es Sex in allen Spielarten, auch hinter der Bühne. Hier verschmelzen die unterschiedlichsten Milieus zum Amalgam der modernen, tabulosen Stadt. Der Bourgeois trifft auf die Bohemien, der Intellektuelle auf das Filmstarlet, die Beamtengattin auf die Garçonne, jenen neuen Typ Frau, die sich wie ein Mann kleidet und auch so auf Partnerjagd geht. Sie alle eint die Lust an der Entgrenzung, die mit einer Nase voll Kokain, der Modedroge der rastlosen Hedonisten, noch leichter fällt. Die Kirchen, konservative Zirkel und deutschnationale Politiker beklagen den Verfall der Sitten, geißeln das ruch- und schamlose Berlin als undeutsch. Auch der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig, der ansonsten keinerlei Sympathien für reaktionäre Sittenwächter hegt, zeigt sich vom triebhaften Berlin angewidert. »Das Wichtigste an dieser pathetischen Erotik war ihre grauenhafte Unechtheit«, lästert Zweig in seiner 1944 posthum erschienenen Autobiografie »Die Welt von gestern«. Die deutsche Orgiastik sei nur fiebriges Nachäffertum. Der französische Schriftsteller Jean Cassot hingegen ist entzückt. Berlin, so schreibt er 1928, sei die jüngste, die systematisch verrückteste, die am unschuldigsten perverse Stadt der Welt. Und es sind auch die Jungen, die diese Exaltiertheit tragen und vorantreiben, die sich selbst die Zwanziger nennen. Geboren im Fin de Siècle, hatten sie ihre Jugend im Schatten des industriellen Massenmords des Weltkriegs erlebt. Dann, gerade mal erwachsen, sahen sie den Zusammenbruch der alten Ordnung, Revolution, Konterrevolution und die Bildung einer Republik, die mehr Feinde als Freunde hatte. Eine wirre Zeit des Umbruchs, die depressiv, aber auch befreiend sein kann. Die Malerei hat sich endgültig vom Abbild gelöst, die Literatur bricht mit der hergebrachten Syntax, die Musik mit der Harmonie. Das Theater will nicht mehr nur aufführen, sondern interpretieren und erklären. Architektur und Design ordnen die Form der Funktion unter. Die neuen Massenmedien, Film und Fotografie demokratisieren die Kunst. Die Psychoanalyse befreit die Sexualität. Frauen gewinnen an Selbstbewusstsein. Sie gehen arbeiten, kürzen Röcke und Haare. Seit 1919 dürfen sie endlich wählen. Der 8-Stunden-Tag verschafft den lohnabhängigen Männern und Frauen erstmals Freizeit. Das Recht auf Vergnügen bleibt nicht länger der wohlhabenden Oberschicht und müßiggängerischen Rentiers vorbehalten. Die Mobilität wächst, das U-Bahn- und S-Bahn-Netz in Berlin wird immer dichter und lässt die Millionenmetropole zusammenschnurren. Die Bahnen transportieren die Amüsierwilligen bis spät in die Nacht. Und dann gibt es diese neue Musik aus dem großen freien Land jenseits des Atlantiks, die keine Regeln zu kennen scheint. Musik aus Amerika. Mal schrill und grell, mal melancholisch, mit harten Beats dissonant und aufwühlend. Der Jazz wird zum Klang und zum Takt der modernen Großstadt. Er befreit auch den Tanz. Minutiös geplante Schrittfolgen und strenges Reglement weichen der Improvisation. Tanzen wird zum Ausdruck eines Lebensgefühls, das nur das Jetzt kennt, die Vergangenheit verwirft und die Zukunft ausblendet. Literaturhinweise zum Thema Weimarer Republik und Kultur. Da empfehle ich zuerst einmal das Buch von Walter Laqueur, ein Klassiker schon, Die Kultur der Republik, erschienen im Ullstein Verlag, 400 Seiten. Der renommierte Historiker Laqueur würdigt mit kritischem Blick die geistigen und kulturellen Strömungen der Weimarer Zeit, von der Philosophie bis zur Musik. Ferner empfehle ich Hans H. Prinzler, Licht und Schatten, Filme der Weimarer Republik, 1918 bis 1933. erschienen bei Schirmer Mosel Verlag, 256 Seiten. Der üppig bebilderte Band gibt Einblicke in das spannendste Kapitel deutscher Kinogeschichte. Regisseure und Darsteller werden ausführlich gewürdigt. Und zum Schluss, um Sie schnell und summarisch zu informieren, das Spiegelheft Geschichte, die Weimarer Republik, Deutschlands erste Demokratie, das ist Spiegelgeschichte Nummer 5 von 2014. Darin besonders den Artikel von Andreas Wassermann, Wildes Flackern und Brennen. Kultureller Aufbruch in der Weimarer Republik. Hallo, Niemandsland. Haben Sie schon gemerkt, dass der Januar vorbei ist? Was, Februar jetzt schon? Ach, ist ja auch ein schöner Monat. Einmal ist alles voll gut. Ich hab gerade angemacht, aber es ist voll gefallen. Ja, das war unser Geschichtsblock. Informationen. Ein historischer Rückblick auf die kulturelle Lage in der Weimarer Republik und besonders in Berlin der 20er Jahre. Die Band Lockers in Love, ja, die heißen wirklich so, haben ein neues Album rausgebracht vor ein paar Wochen. Es heißt Kalender. Der Trotz gegen die Beschissenheit der Welt soll das Kerngeschäft der Indie-Musik sein. Lockers in Love verstehen sich prächtig darauf und versöhnen in ihren Stücken individuelle Aussagen mit politischem Utopismus und dem kritischen Kommentar jugendlicher Lebenswelten und Selbstverständnisse. Das Ganze nicht ohne Humor und Hintergründigkeit, nicht ohne Lust am Wortspiel und am Absurden. Vor allem das Organ von Stefanie Schrank sticht durch seine Unaufgeregtheit ins Ohr. Eine Platte zwischen gutem Handwerk und Merkwürdigkeit im besten Sinne des Wortes. Die Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus hat dem Album Kalender von Lockers in Love 7 Sterne gegeben von 10. Das ist eine ganze Menge. Nun wollen wir uns aber auch ein Lied von dieser Gruppe anhören und danach gibt es noch ein paar Informationen über diese jungen Leute. Lockers in Love. Mittlerweile sind all meine Großeltern tot. Wenn mein Vater sagt, und jetzt sind wir schon die Nächsten, dabei scheint es mir noch gar nicht so lange her, dass wir 18 waren. Dann sage ich, na jetzt aber. Doch wir wissen beide, dass es stimmt, wenn alles seinen normalen Gang nimmt. Und einerseits ist es in Ordnung und wie es eben funktioniert. Andererseits werde ich mich nie daran gewöhnen, dass alles ständig stirbt. Dass Gebäude plötzlich nicht mehr da sind, dass Läden einfach schließen und man es nie kommen sieht, nie weiß, wann sich verabschieden. Und manchmal, nur ganz selten, hätte ich gern alles zurück, was ich je verloren habe, um vernünftig Entschuldigung oder Lebewohl zu sagen oder um über gar nichts zu reden. In mir ist zu viel Hass und Wahn und Wut, so dass ich immer nur damit und mit mir selbst beschäftigt bin und kaum zu etwas anderem komme. Und jetzt sind all meine Großeltern tot. Ja, jetzt sind alle seine Großeltern tot. Das geht uns aber allen so. Meine sind auch schon lange tot und ich bin dadurch natürlich sehr traurig, aber da lässt sich nichts machen. Gut, die Gruppe Lockers in Love von ihrem neuen Album Kalender. Eine kleine Kostprobe. Ich habe noch mehr von denen auf Lager. Im Laufe der Sendung werden wir darauf zurückgreifen. Lockers in Love. Sehr schöne Musik übrigens auch. Indie-Rock. Wir waren am vergangenen Wochenende, am vergangenen Samstag, genau vor einer Woche, auf einer Riesenparty. Diese Riesenparty war unser 25-jähriges Jubiläumsfest von Contrabanda FM. Und da habe ich ein paar Eindrücke eingefangen, die möchte ich jetzt mal unserer Hörerschaft vorstellen. 25 Jahre Contrabanda Fest, 30. Januar. Podéis ir a la barra y pedir ir al lavabo con vuestro contrabandista o contrabandista favorito o favorita. Bueno, no, es mentira. Pero que si sois socias y pagáis la cuota de... Ja, das war der berühmte Albert Malinowski am Kastenstuhl, so habe ich das genannt. Kein richtiges Schlagzeug, mehr ein Kastenstuhl. Er saß da in Damenunterwäsche mit behaarten Beinen und seinem Vollbart und hat als Mitglied der Band Industrias Orsini ganz schön für Schwung im Saal gesorgt. Also, Samstagabend, letzte Januarnacht des Jahres 2016. Es ist gegen 9 Uhr abends im Stadtteil San Andreu in Barcelona, der Ort Ateneo Armonia. Ein großzügiges Gebäude auf dem ehemaligen Firmengelände einer Textilfabrik, Fabra i Coats, katalanischer Gründerzeitstil. Jede Menge Radioleute da, Rockmusiker, Hip-Hopper, Hörerinnen und Hörer des freien Radios sind zusammengekommen, um das Fest zum 25. Geburtstag von Contrabanda FM zu feiern. Bekannte Gesichter, ausgelassene Stimmung, ein fröhliches Zechen. Fängt an, der Bierausschank arbeitet etwa ab 10 Uhr auf Hochtouren. Gespräche, Begegnungen, Scherz, Worte fliegen hin und her. Die erste Band des Abends rappt also los. Wir hören die gerade im Hintergrund. Industrias Orsini. Das sind unter anderem Albert Malinowski in, wie gesagt, Damenunterwäsche am Perkussionsstuhlkasten. Niemand Geringeres als Herr Jordi Rizoma am Bass. Eine wunderbare, sehr ausdrucksstarke Sängerin und ein Sänger sorgen für den guten Ton aus den Kehlen. Der Saal füllt sich langsam, erste Anfeuerungsrufe aus dem Publikum signalisieren familiären Einklang. Wir erinnern, 1991 hatte alles angefangen, eine Altbauwohnung an der Plaza Real mit Blick auf die Palmen. Ein Sendestudio mit 4 Mikrofonen, einem Vinylplattenspieler, 2 Kassettendecks und einem Mischpult. Ein DJ legte stundenlang Reggae, Ska, Rock und Punkscheiben auf. Meister Janot. Dazwischen gab es ein paar Programme über Ökologie, Feminismus und Linkskatalanismus. Fast alles in katalanischer Sprache. Ein freies Radio war geboren. Frei heißt hier natürlich 3 wichtige Dinge. Freies Radio, selbstverwaltet, basisdemokratisch und nicht kommerziell. Das sind die 3 Standbeine und gleichzeitig die 3 Spielbeine, auf denen wir stehen. Schön, mal Hörer kennenzulernen und Hörerinnen. Guten Abend. Willkommen auf unserer 25-jährigen Party. Wir freuen uns darauf, auf diese Begegnung und haben uns das immer mal gewünscht, welche Leute eigentlich dahinter stecken, die diese gute Sendung machen. Ich weiß nicht, ob man das hört. Hören Sie uns regelmäßig? Ja, ich würde sagen schon. Ja, wir hören, ich bin Louis. Ich höre gern seit sehr lange Ihr Programm. Ist sehr interessant und wir sind... Ja, da ist so alles drin. Ich bin Renate, ja. Und ich bin mit Spannung da schon. Nicht? Mal sehen, was heute kommt und morgen kommt, weil ja auch so viel los ist, immer zu einer Welt, nicht? Und was passiert. Und das ist uns wichtig, auch darüber zu fahren oder wie andere Leute das betrachten. Ja? Aber ich denke, wir kommen uns da schon ein bisschen näher, denn es trifft viele Sachen richtig auf den Kopf. Das möchte ich dazu sagen. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen. Ich bedanke mich auch und ich freue mich, Sie kennen zu gelernt haben. Also das, und ja, wir werden weiter. Ja. Natürlich ein Höllenlärm im Saal. Ich habe also mein kleines Aufnahmegerät mitten im Saal im Höllenlärm des Konzertes gezückt. Die liebe Renate hat bange gefragt, hört man das denn überhaupt? Und ich kenne aber mein Gerät. Das nimmt auf, ich würde sagen, man könnte sogar im Bombenhagel von einer Großstadt das Gerät einschalten und man hört noch gestochen scharf die Stimmen. Guten Morgen, Werner, wie geht's? Moment, das falsche Mikro. Jetzt? Jetzt ja. Komme ich rüber. Jetzt kommst du gut rüber, ja? Ich mache die Mikroprobe direkt hier live. Bitte, erzähl mal, wie geht's dir? Gut, also auch mal erstmal hallo Renate, hallo Luis. Diese, wie Dedi hat ja gesagt, diese Riesenparty da, ne? Am letzten Samstag. Ne? Vielleicht gibt's andere, die sagen, das war eine Zwergenparty. Ja, also es waren auf der einen Seite sehr kleine Leute da, dann waren sehr große Leute da, Riesen. Jetzt, wenn man an die Zahl denkt, war es Riesenparty, war es Zwergenparty der Teilnehmer. Alles ist eben relativ, da sieht man es wieder. Ne? Alles ist subjektiv. Ne? Wenn man es mit letztem Jahr vergleicht, war die Party natürlich klein. Im letzten Jahr waren über 500 Leute auf der Party. Das war allerdings an einem anderen Ort, günstiger, das war im Palau Alloche in der Baja San Pedro. Und da war natürlich der Zugang viel, viel einfacher, überhaupt erstmal dahin zu kommen. Und das war viel bequemer, während der Ort, an dem wir am Samstag gefeiert haben, eben der Ateneo Harmonia, der lag ein bisschen ab vom Schuss, weit weg in einem Außenbezirk von Barcelona, in San Andreu. Das spielt bestimmt auch eine Rolle. Ferner spielt eine Rolle Samstagabend. Letztes Jahr war es Freitagabend. Samstagabend ist auch immer ein ganz besonderer Moment für viele Leute, die dann mit Familien ausgehen oder Kino auf dem Programm haben oder schon langfristig was anderes geplant. Dafür war es relativ viel. Ich habe so an die 180, 190 Leute gezählt insgesamt, rein und raus. Die draußen standen, das war ungefähr immer die Hälfte, das waren die Raucher. Die sorgten natürlich immer dafür, dass der Saal halb leer war. Beziehungsweise halb voll, wenn wir optimistisch sind. Ja, ich war ja auch öfter draußen zum Rauchen. Also mich hast du mitgezählt. Immer. Ich habe dich sogar doppelt gezählt. Was? Das geht ja nicht. Du fälschst ja die Statistiken wie hier unsere Regierung, wenn sie Meinungsumfragen macht. Tja, alles manipuliert. Gut, kurz noch etwas zu diesem Abend also. Die erste Band war so eine Art Reggae-Punk-Band. Die zweite Band war dann schon ein bisschen klassischer. Die sorgten für rockige Töne. Das war die Band My Way. Und die haben doch ein bisschen rockiger losgefetzt. Ich hatte gerade gesagt, 25 Jahre Contrabanda. Was heißt das eigentlich? Was ist das für uns? Warum sind wir da so stolz drauf? Und ich kann es nicht oft genug betonen. Frei bedeutet für uns, frei von Formen und Inhalten der Staatsfunk- und kommerziellen Radios. Sehr wichtig. Frei heißt auch undogmatisch. Contrabanda ist kein Sprachrohr irgendeiner Partei oder Lobby oder irgendwelcher postmodernen Strömungen oder Modernisierungsfreaks. Frei heißt auch keine Werbung, keine Subventionen. Keine Abhängigkeit in finanzieller oder politischer Form von etablierten Mächten. Keine. Und wenn wir sagen keine, dann meinen wir auch keine. Nur so konnte Contrabanda 25 Jahre überstehen, überleben. Immer bedroht allerdings, immer prekär, oft auf Messers Schneide. Wie oft hatten wir nicht Behörden oder andere Mächte am Hals, zum Beispiel kommerzielle Piratenradios, dubiose, zwielichtige Radiomacher, die hatten ihren Sitz irgendwo in einem schmierigen Anwaltsbüro mit Parteifreunden aus den etablierten Parteien, die hier im Rathaus oder in der Landesregierung sitzen und haben versucht, uns die Frequenz abzudrücken. Das haben wir alles überlebt und überstanden und wir haben uns immer gewehrt. Und alles das macht uns auch ein bisschen stolz von Contrabanda auf unseren Eigensinn. Auf unser einmaliges Gemisch aus Programmen und Radioaktivisten, wo der Underground, der Punk, die Poesie, die Sozialkritik zusammentreffen. Wo Rebellion und Mystik, Katalanentum und Antikatalanentum und italienisches Kino sich mit Jazz und Weltmusik, Basken, Ska und Deutschrock vermischen. Das ist Contrabanda FM 91.4. Ein tolles Fest, nachher endete alles. Irgendwann standen wir in der U-Bahn und mir ist zum ersten Mal etwas passiert, wo ich früher immer dachte, wie vulgär. Ich stand mit einer Bierbüchse in der U-Bahn und habe sehr laut gesprochen. Fast geschrien. Du auch, Werner. Ich kann den nicht erinnern. Nein. Ich habe nur. Krakeelt. Ich habe nicht geschrien. Ich habe nur die Leute begrüßt, die auf dem anderen Bahnsteig standen. Das war alles. Insgesamt also ein tolles Fest. Ich habe hier noch ein paar Eindrücke, die spiele ich mal kurz ab. Ich habe natürlich auf dem Fest mehrere Stunden Material zusammengeschnitten. Ich habe also alle Radioleute interviewt, natürlich in der Landessprache, hier auf Spanisch oder auf Katalanisch oder auf Mexikanisch oder auf Chilenisch, Uruguayisch, kleiner Scherz. Und die werden wir im Laufe der nächsten Wochen so einzeln alle mal schildern und vielleicht auch immer ein oder zwei Programme von Contrabanda vorstellen. Hier ist also nochmal die Band, aber gleich kommen noch einmal Renate und Luis. Hat euch das Fest gefallen? Es gefällt uns schon und das ist klar, das ist auch sehr für junge Leute gemacht. Das merkt man ja. Die Band ist sehr gut und die Jungs, die verstehen sich drauf, die bewegen sich vielleicht auch. Aber es ist ein bisschen laut, ja. Und das, ja. Es hat mir gut gefallen, aber was mich sehr gut gefällt, ist eure Arbeit. Also das ist sehr schön. Wir immer am Samstag 10 Uhr, wir schalten die Radio schon an euch und wir hören gern, was uns tatsächlich erzählt. Genau, und dem schließe ich mich auch an und ich habe auch verschiedene kleine Radios, die ich dann hier und da hinstelle, wo ich bin. Ne? Damit ich nicht nur an einen Raum gebunden bin, sondern hier und da hinlaufen kann. Und so informiere ich mich und ich bin da auch sehr dankbar drüber, denn so genau oder so neu habe ich die Sachen auch nicht vorrätig. Und da bin ich euch dankbar, weil ihr eine gute Arbeit macht und uns das eben irgendwie rübergibt. Ja, danke. Also ich meine, wir sind auch schon kritisch mit diesem System, wo wir leben. Also dann müssen doch mehr das, was hier in Spanien uns die Kultur fehlt, das ist schon mehr oder wenig organisiert. Und es fehlt dieser Interesse und nicht alles, was uns verkauft wird oder uns gesagt hat, dass wir nicht kritisieren müssen. Und ihr bringt uns diese Möglichkeit. Nur ich habe eine kleine Frage, und zwar, wusstet ihr, wie viele deutschsprechende Leute diese Sendung hört? Das wäre interessant. Ja, im Internet sind es ungefähr 5.000, 6.000. Aha, gut, freut mich. Und in der Stadt, während wir live senden über FM, also über UKW, das sind vielleicht 80, vielleicht sind es 500, das weiß niemand. Ah, ja. Wir machen also nicht mit bei der Hörermessung, ja? Wir haben also keine exakten Daten, wir haben keine Erhebungen. Ja. Aber das macht auch nichts, wir sind nein, da. Ist klar. Ich denke schon, das macht auch nichts. Hauptsache, es kommt rüber, was ihr da anbietet. Ne? Und das finde ich schon mal sehr gut und Und überhaupt interessieren mich denn auch die katalanischen Angelegenheiten oder politischen Angelegenheiten, besser ausgedrückt. Ich bin ja mit einem Katalanen verheiratet. Und manchmal stehe ich da so zwischen zwei Feuern. Ne? Das muss man auch ein bisschen verstehen von der Seite aus. Und ich kann mit dem Nationalismus nicht so viel anfangen, muss ich wirklich sagen, dass ich da meine anderen Ideen habe zu diesem Thema. Gut, mittlerweile sind es oder ist es 11.15 Uhr. Das Fest kocht gerade auf seinen Höhepunkt zu. Und erstmal vielen Dank, dass ihr hier wart und vielen Dank für das Lob, das ihr uns zollt. Und wir werden euch demnächst mal grüßen. Vielen Dank. Gerne und wir kommen gerne darauf zurück. Für uns ist es auch durchaus eine Bereicherung. Möchte ich gerne so sagen. Tschüss, danke. Ja, weil das so ist, wie du sagst, dass während der Live-Sendung am Samstagvormittag niemand weiß, wie viele Leute genau zuhören. Deshalb heißt ja unser Programm auch Niemandsland. Ne? Ja, also das war das Fest zum 25. Jahrestag von Contrabanda. Wie geht's weiter? Natürlich vorwärts zum 26. Jahrestag, Parteitag, ne, Jahrestag. Das mit dem Parteitag hört sich ja so an wie früher in der DDR, ne? Mit der SED, vorwärts zum nächsten Parteitag oder zum nächsten Fünfjahresplan. Nee, was ich sagen wollte, auch nochmal Renate und Luis, der Kampf geht weiter. Ne? Damals ist dieser Spruch ja mit Holger Mainz damals wieder populär geworden, so Mitte der 70er Jahre. Und was wir nur überlegen müssen, wenn es darum geht, dass der Kampf weitergehen soll, dann müssen wir uns überlegen, die Waffe der Wahl oder die Wahl der Waffe. Aber gut, oder vielleicht beides. Ich weiß auch nicht so recht. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und wir müssen natürlich immer aufpassen, dass der Kampf nicht zum Krampf wird. Dann heißt es nämlich, der Krampf geht weiter und das wäre nicht so gut. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Falte mir daraus ein schönes Tier. Das schnappt nach allem, was mich zu verführen droht. Ich male dein Gesicht auf meine Hand. Nur so. Hier reitet ab und zu ein Hottermax durch die Studiotür und auch den Kuhstall habe ich mal aufgemacht. Nebenan, da gibt es frische Milch. Griechenland wurde bestraft. Der Wirtschaftswissenschaftler Wolfram Elsner hat einen Lehrstuhl inne am Institut für institutionelle Ökonomik und Innovationsökonomik an der Universität Bremen. Und er ist gleichzeitig Präsident der European Association for Evolutionary Political Economy. Er hat der Zeitung Junge Welt vergangene Woche ein Interview gegeben. Das Interview führte Herr Simon Zeiss. Und da heißt es, die Mehrheit der Wirtschaftswissenschaftler predigt die Allmacht der Märkte. Vertreter der heterodoxen Ökonomik wollen das nun ändern. Ist es nicht sonderbar, dass die herrschenden neoklassischen Wirtschaftswissenschaften nicht auf realen Annahmen beruhen, sich aber dennoch flächendeckend durchsetzen konnten? Darauf Herr Wolfram Elsner, ja, aber man muss verstehen, dass die Ökonomik der wichtigste Ideologieproduzent für die herrschenden Verhältnisse ist. Als Analyse- und Prognoseinstrument hat die Neoklassik eklatant versagt. Sie hat die Finanzkrise von 2007 nicht nur nicht vorhergesehen, sondern sie auch noch geleugnet. Selbst die britische Queen hatte an der University of London gefragt, wie konnte es denn sein, dass die Ökonomen das nicht erkannt haben? Neoklassiker wollen den kranken Patienten immer mit derselben Medizin heilen. Und welche Medizin wird verschrieben? Seit 40 Jahren immer dieselbe. Entstaatlichung von Sozialleistungen und gesellschaftlicher Daseinsvorsorge, Privatisierung des öffentlichen Vermögens und der Infrastruktur, Lohnsenkungen. Gleichzeitig werden staatliche Funktionen wie Schuldenmanagement, Bankensicherung, Rüstung sowie Justiz, Polizei und Geheimdienste gestärkt. Bernard Mandeville hatte bereits in der Bienenfabel 1705 für die niedergehenden Feudalschichten formuliert, es sei doch wunderbar, wenn die Reichen prassten und reicher würden, dann brächten sie doch wenigstens Geld unter die Leute. Diese Rechtfertigung wiederholen die Neoklassiker heute in der Endlosschleife. Doch das war nicht immer so. Einst gab es auch kritische Ökonomen, Keynesianer und Marxisten. Wieso gibt es von denen heute kaum noch einen? Der Angriff kam, weil die Herrschenden Ende der 1960er Jahre bemerkt hatten, Keynesianismus ist einfach zu gefährlich. Zwar ist es gut für sie, weil er den Kapitalismus am Funktionieren und dynamisch hält, aber er hat auch den großen Nachteil, dass er die Arbeiter frech werden lässt. Über Keynes Programme bekamen sie eine gewisse Arbeitsplatzsicherheit, Wachstum wurde befördert und Löhne stiegen. In Griechenland wird das bestraft. Dort war es den Arbeitern gelungen, zwischen 2000 und 2010 einen gleichbleibenden Anteil der Löhne am Sozialprodukt durchzusetzen. Das darf in einer blindwütigen, neoliberalen Europäischen Union nicht sein. Und dann die Frage, weshalb sind die Wirtschaftswissenschaftler in Deutschland besonders konservativ? Antwort: Die Herrschenden in Deutschland haben nach dem Zweiten Weltkrieg das Siegerparadigma der USA, die sogenannte neoklassische Synthese, in besonders radikaler Form übernommen. Der sogenannte Ordoliberalismus, der die soziale Marktwirtschaft in Anführungsstrichen propagierte, wurde schon vor 1945 entworfen und ließ sich gut anpassen. Der Rollback wurde bereits 1947 in der Montpellierien-Gesellschaft vorbereitet und Mitte der 1970er Jahre ausgebaut, als Helmut Schmidt als SPD-Kanzler die Regierung übernahm und erklärte, er habe die Wirtschaft verstanden. Der Neoliberalismus ist hierzulande nicht zuletzt deshalb so erfolgreich, weil sein Gottvater Friedrich August von Hayek, der das Strategen- und Herrschernetzwerk Montpellerin-Gesellschaft initiiert hatte und seine österreichische Schule deutschsprachig waren. Und die heterodoxen Ökonomen wollen etwas gegen die neoliberale Vormacht unternehmen? Genau, wir untersuchen, wie sich Menschen über Institutionen und Regeln und nicht über Märkte koordinieren. In dieser Tradition, die seit Adam Smith die klassische politische Ökonomie über Karl Marx, Thorstein Veblen oder John Maynard Keynes bis heute existiert, fassen wir die Ökonomik als Sozialwissenschaft auf. Die anspruchsvolleren unter den Mainstreamern der letzten 20, 30 Jahre arbeiten an unseren Fragestellungen. Dazu zählen auch Nobelpreisträger wie Amartya Sen, Josef Stiglitz und Robert Stiller. In jüngerer Vergangenheit hat aus unseren Netzwerken der frühere griechische Finanzminister Giannis Varoufakis für Aufsehen gesorgt. Aber gleichzeitig kämpfen wir als Minderheit von etwa 15% in der Ökonomik ums Überleben. Das war also ein Interview mit dem Wirtschaftswissenschaftler Wolfram Elsner. Herausgegeben am vergangenen Dienstag in der Zeitung Junge Welt. Ja, also zu dieser Geschichte, dass diese Richtung in der auch in der Wirtschaftstheorie eben die Oberhand gewinnt, angefangen hat zu gewinnen in den 60er Jahren, wo also der Neoliberalismus sich dann endgültig durchgesetzt hat gegen die Reste der Keynesianer, also die Zeit, wo dann Hayek und Milton Friedman plötzlich super modern werden an den Universitäten, ne? Da hat es angefangen und was mir am besten gefallen hat, war die Geschichte mit Helmut Schmidt, wo der dann in 70er Jahren sagt, jetzt habe ich die Wirtschaft verstanden. Ja, das finde ich besonders süß, weil eben das ist der alte Minderwertigkeitskomplex der Sozialdemokraten, der Sozialisten, dass sie immer glauben, sie verstehen von der Wirtschaft nichts. Ne? Und wer von der Wirtschaft was versteht, das sind dann halt die bürgerlichen Wissenschaftler da, in Deutschland zum Beispiel Ludwig Erhard und solche Leute, die dann natürlich immer bei den rechten politischen Parteien angesiedelt sind, also hier die PP wäre das oder Convergencia und in Deutschland die CDU, da haben die Sozialisten sich selber nie so richtig getraut. Ja, die wissen doch im Grunde mehr und deshalb müssen wir jetzt noch mehr Ökonomen verpflichten, dass die für uns arbeiten. So, das war ihr Problem, wo die Sache sehr viel einfacher wäre eigentlich. Die Sozialisten müssten sich nur ein bisschen zurückbesinnen auf ihre eigene Geschichte und zurückgehen in die zweite Hälfte vom 19. Jahrhundert, wo die Arbeiterbewegung angefangen hat, da war ein Wirtschaftstheoretiker zugange und hat Sachen veröffentlicht, die bis heute aktuell sind. Also wer irgendwie verstehen will, wie die kapitalistische Gesellschaft funktioniert, der muss auf Marx zurückgehen und das Kapital, ne? Und alles, was danach kam von der bürgerlichen Seite, das sind nur Mathematiker, die haben keinen Begriff mehr von das, was Wirtschaft, wie die damals politische Ökonomie genannt wurde, was das eigentlich ist. Ja? Interessant ist auch, dass sozialdemokratische Regierungen ständig einen Rechten bzw. einen Lobbyisten oder Bankier als Wirtschaftsminister einsetzen. Denken wir damals an Karl Schiller unter Willy Brandt oder denken wir dann unter der Regierung das Fischerle und Schröder. Die haben direkt einen Bankier, einen direkten Lobbyisten als Finanzminister eingesetzt. Und das ist eigentlich charakteristisch für diese Leute, die geben freiwillig ohne Not ein Schlüsselressort aus der Hand und überlassen das direkt den Rechten und den Neoliberalen. Und das ist auch ein Armutszeugnis, was du gerade sagtest. Ob das Minderwertigkeitskomplex oder Kalkül ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber nee, dumm ist es auf alle Fälle. Also das letzte Beispiel ist hier in Spanien, wo also nach dieser Übergangsperiode nach Frankos Furz, den letzten, den er gelassen hat. Wo dann die ersten demokratischen Wahlen waren, die Sozialisten dann gewinnen, ja, also wo Felipe González und Alfonso Guerra und diese Leute da doch noch so ein bisschen sozialdemokratische Vergangenheit hatten, ne? Dann kommen sie an die Regierung und brauchen natürlich auch einen Minister, Wirtschaftsminister und Hacienda war er, glaube ich, auch Finanzminister. Ja, aber wir verstehen doch nichts davon. Und wen holen sie dann? Diesen Miguel Boyer, der noch nicht mal in der Sozialistischen Partei Mitglied war, ne, der dann Isabel Preisler geheiratet hat. Ne. Also so einen Typen holen die sich in die Regierung als Wirtschaftsminister. Und der hat da angefangen mit dem Decreto Boyer, dieses alles liberalisieren. Und jetzt sitzen wir in der Kacke. Gut, jetzt sehen wir, was dabei herausgekommen ist. Ich nehme an, die kriegen diese Leute auch aufgedrückt. Das heißt, sobald sich da ein Kabinett formiert, kommen natürlich die wirklich Mächtigen, das darf man auch nicht vergessen, und greifen sich die Politiker. Und die wirklich Mächtigen, das sind eben hier in Spanien besonders die alten feudalen Cliquen, Unternehmerverbände, hohe Militärs, Opus Dei, die wirklich Mächtigen sprechen natürlich dann das letzte Wort und sagen, gut, sie können regieren, sie können ein bisschen für Kultur und Rummel sorgen, die harten Sachen, die packt ihr uns nicht an. Und unsere harten Interessen ist eben die Wirtschaft und die Außenpolitik natürlich auch. Und wahrscheinlich auch das, was man so die innere Sicherheit nennt. Da lassen die nichts anbrennen. Diese Ressorts behalten die wirklich ganz fest. Da ziehen die Zügel stramm. Und wir haben das ja auch damals in Deutschland gesehen, als Oskar Lafontaine drohte, Kanzlerkandidat und gewählt zu werden. Da gab es einen Sturm auf diesen Mann. Sowas hat man in der ganzen deutschen Geschichte wahrscheinlich noch nicht erlebt. Der wurde niedergeschrien und niedergehetzt aus allen Sprachrohren, aus allen Medien. Das heißt, sobald ein Linker in eine Schlüsselposition kommt, da gibt es einen, sagen wir mal, einen Sturm der Empörung von rechts und aus den Kreisen der wahrhaft Herrschenden, die Fäden ziehen. Oder nur ein Jahr zurück, das gleiche hat man dann in Griechenland gesehen, ja, wo diese linke Partei Syriza gewonnen hat. Und das gleiche spielt sich jetzt im Moment wieder hier ab in Spanien. Ne? Dieser Druck, der zum Beispiel der Wirtschaftsbosse, ja, und der Banken, wie die jetzt schon Einfluss nehmen auf, wo die Parteien noch am Verhandeln sind, über die zu bildende Regierung, ja, Druck ausüben in dem Sinne, das muss sofort sein, das muss jetzt bald passieren, wir brauchen bald eine stabile Regierung und so weiter, also wir brauchen Sicherheit für unsere Geschäfte, heißt es, ne? Die Finanzhaie, die Investmentfonds, genau das Gleiche. Ne? Die sagen dann, ja, wenn jetzt ihr bald, nicht bald zu Rande kommt, dann guckt mal, woher ihr euer Kapital bekommt. Ne? Der Absturz der Börsenkurse muss gestoppt werden. Ja? Wie wenn das jetzt die Schuld dafür wäre, dass es keine Regierung gibt. Jeder weiß, dass es andere Gründe weltweit gibt dafür. Ne? Ja, aber das schreiben die, das wiederholen. Ja, ja. Das ist wie ein Trommelfeuer jetzt, ne? Die gesamte Presse und dann kommt noch dazu, das Vaterland ist in Gefahr, ne? Und zum Wohle Spaniens muss es jetzt bald eine Einigung geben. Brüssel natürlich, Europa, ne? Weil irgendjemand muss ja so schnell wie möglich mit der Austeritätspolitik weitermachen, die nächsten Kürzungen einleiten. Ne? Und wie sieht's da aus, wer ist also im Prinzip der große Feind von diesen vier größeren Parteien hier, Podemos. Ne? Also Rajoy verzichtet auf die Regierungsbildung. Der nächste, der jetzt dran ist, ist der Chef von der Sozialistischen Partei, ein gewisser Pedro Sanchez. Und der schielt jetzt nach links und nach rechts, mit wem soll er eine Koalition versuchen. Wenn er nach links schielt, da ist dann Podemos, ne? Aber natürlich, die sind ja so links, die treten so forsch auf, die verlangen so viel, die sind so selbstbewusst, ne? Dann schielt er nach rechts, dann sieht er da die Ciudadanos, diese neue, schnieke, neoliberale Partei, die sind ihm nicht zu rechts, ne? Da hat er keine Probleme mit, aber die wollen dann wieder keine Independentistas, keine Separatisten wie in Katalonien hier, ne? Dann wäre wieder die spanische Einheit gefährdet, so nach dem Motto, das war ja auch für Franco wichtig, España una grande libre, also diese gleiche Botschaft haben die auch drauf, ne? Und dann also mit beiden zusammen, das geht auch nicht, weil die Ciudadanos sagen dann, die von Podemos, die wollen ja ein Referendum haben, ne? Dass also die autonomen Regionen selber über ihr Schicksal bestimmen können, ne? Und auf der anderen Seite sagt Podemos dann wieder, ja, wenn du, Pedro Sanchez, mit den Ciudadanos verhandelst, dann rechne nicht mit uns. Ne? Und die wiederum sagen, mit Podemos auf keinen Fall, wir müssen uns mit der PP verständigen, sagen die. Ja. Also die PP müsste sich in dem Fall, wenn der Pedro Sanchez mit Ciudadanos zusammengeht, müssen die sich bei der mindestens der Stimme enthalten. Aber dieser Rajoy von der PP, der sagt bis jetzt auch nein. Ne? Also alles ist ein großer Kuddelmuddel. Ne? Und deshalb kann man Neuwahlen nicht ausschließen, aber ich habe so das Gefühl, dass die sich eben gerade deshalb, die anderen drei, sich in letzter Minute einigen werden. Ne? Und dann hätten wir eben die ganze Gangsterbande beisammen, ne? PP, PSOE, Ciudadanos, die eben Spanien in den letzten Jahren in die Scheiße, darf man nicht sagen, ne? in die Misere geritten haben. Ich sehe da eine Parallele zu dem, was hier in Katalonien passiert ist. Die haben im letzten Moment den Artur Mas zurückgezogen, den Kandidaten, der für die CUP, die Linke, am unbequemsten war. Der Es-geht-nicht-Kandidat, und das werden die wohl auch machen. Die werden irgendwann den Rajoy zurückziehen, eine andere Figur hinsetzen. Und dann wird auf einmal dieses Dreierbündnis zwischen Ciudadanos, PSOE und PP möglich sein. Die haben jetzt schon angefangen. Die haben die Regierungs- bzw. die Rathausspitze der PP-Partei in Valencia verhaften lassen. Es gibt nun mittlerweile Anklagen gegen alle möglichen hohe Parteifunktionäre, die zu viel geklaut haben. Und das ist wohl der Weg, den sie gehen. Neuwahlen wären unbequem, weil nämlich die Podemos-Partei nach den jüngsten Umfragen bei den Neuwahlen etwas zulegen würden. Die Sozialisten würden bei den Neuwahlen etwas verlieren. Und was mit der rechten PP passieren würde, das weiß man auch noch nicht. Die sagen zwar, die würden gewinnen, aber ich glaube, die würden auch ganz schön einbüßen. Und das wollen sie vermeiden. Keine Neuwahlen. Ja, und auch, was gerade diese letzte Meinungsumfrage da von diesem Zentrum für soziologische Studien, was die jetzt bestätigt haben, was wir immer gesagt haben hier, dass Podemos zunehmen würde, nicht viel, und PSOE abnehmen würde, auch nicht viel, aber doch immerhin so viel, dass dann Podemos die zweitstärkste Partei wäre nach der PP und mehr Stimmen bekommen würde als die Sozialisten. Nun kann man zwar sagen, so global betrachtet, ja, es ist das gleiche Resultat wie bei der Wahl, so oberflächlich betrachtet stimmt das. Nur muss man mit dem Kopf behalten, diese Umfrage wurde durchgeführt, wann? Vom 2. Januar bis zum 11. Januar, also praktisch 14 Tage nach der Wahl, ja, dass man da keine großen Veränderungen erwarten kann, ist ja klar, ne? Aber umgekehrt, in nur 2 Wochen beginnt diese Tendenz. Wenn es Neuwahlen geben sollte, wäre das frühestens in 2 Monaten oder 2,5 Monaten. Und das wissen die, ja, dass das passieren wird. PP hält sich ungefähr gleich. Ciudadanos, diese auch neue Partei, würde leicht abnehmen. Podemos würde nicht nur ein bisschen, sondern stärker werden als die PSOE. Ne? Und das, davor haben sie Angst, und gerade ein Argument mehr, dass die sich deshalb vorher einigen werden, bevor es zu Neuwahlen kommt. Ay, mira, chama, estamos en Niemandsland de Contrabanda, un programa de actualidad alemana y venezolana. ¿Tú no lo escuchas en Caracas? Escúchalo en Contrabanda en el 91.4 de FM. Es ist Samstag, der 6. Februar 2016. Die vermischten Nachrichten, Meldungen und kommentierten Neuigkeiten im heutigen Niemandsland. Doch vielleicht ein Blick auf die Wetterkarte. Meine Wetterkarte ist die Fensterscheibe. Ich gucke mal gerade raus. Moment. Immer noch leicht diesig bewölkt hier im Zentrum von Barcelona. Gefühlte 14, 15 Grad. Gott sei Dank also nicht mehr so warm und so heiß wie die letzten Wochen. Ich würde gerne den Katastrophenblock mit den Tagesschau-Meldungen in 100 Sekunden beginnen. Die Tagesschau in 100 Sekunden. Tagesschau in 100 Sekunden. Erdbeben in Taiwan. Mindestens 7 Menschen starben, Hunderte wurden verletzt. Durch die Erdstöße stürzten in der Stadt Tainan mehrere Hochhäuser ein. Das Beben hatte die Bewohner im Schlaf überrascht. Nach Angaben der Behörden werden noch mindestens 26 Personen vermisst. Treffen der EU-Außenminister in Amsterdam. Am 2. Tag ihres Treffens nehmen daran auch EU-Beitrittsländer vom westlichen Balkan wie Mazedonien und Serbien sowie die Türkei teil. Es soll vor allem darüber beraten werden, wie die Zahl der Flüchtlinge gesenkt werden kann. Ärger über Asylpaket 2. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios regt sich in der SPD-Fraktion Widerstand gegen die offenbar geplante Einschränkung des Familiennachzugs von Flüchtlingen. Demnach sollen auch unbegleitete Minderjährige ihre Eltern nicht nachholen dürfen. SPD-Chef Gabriel will von dieser Verschärfung des Gesetzestextes erst im Nachhinein erfahren haben. Schwere Vorwürfe gegen Russland und Assad-Regime. US-Außenminister Kerry sagte, durch deren Luftangriffe in Syrien würden Zivilisten in großer Anzahl getötet. Moskau verletze zudem eine UN-Resolution, die den sofortigen Zugang zu humanitärer Hilfe in alle Regionen Syriens vorsehe. Zahlreiche Twitter-Accounts gesperrt. Mehr als 125.000 Konten hat der Online-Dienst nach eigenen Angaben seit Mitte letzten Jahres deaktiviert. Sie sollen zur Verbreitung terroristischer Inhalte missbraucht worden sein, meist im Zusammenhang mit dem sogenannten Islamischen Staat. Das Wetter: im Nordwesten und in Ostsee-Nähe oft stark bewölkt, aber kaum Regen. Sonst nach Auflösung von Nebel- und Hochnebelfeldern vielfach sonnig. Höchstwerte 6 bis 16 Grad. Berlin, Paris, London, New York. Thema Klimawandel. Das vergangene Jahr war im globalen Maßstab mit großem Abstand das bisher wärmste Jahr seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. Um beachtliche 0,13 Grad Celsius übertraf die übers ganze Jahr und den ganzen Erdball gemittelte Temperatur den bisherigen, erst 2014 aufgestellten Rekord. Nur zweimal hat es im vorherigen Jahrhundert vergleichbare Temperatursprünge gegeben, 1944 und 1998. Damit war der Planet, gemeint ist immer die Lufttemperatur gemessen, 2 Meter über dem Grund, im globalen Mittel 2015 erstmals um über 1 Grad Celsius wärmer als zum Ende des 19. Jahrhunderts. Angesichts dessen, dass der größte Teil der Erderwärmung seit Ende der 1970er Jahre erfolgt ist, rückt die oft zitierte 2-Grad-Schwelle bereits in bedrohliche Nähe. Die internationale Staatengemeinschaft hat sich auf den Klimakonferenzen der vergangenen Jahre darauf geeinigt, die globale Erwärmung auf unter 2 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu beschränken. Auf der Pariser Konferenz im letzten Dezember wurde dieser Grenzwert erstmalig in eine internationale Vereinbarung aufgenommen. Doch auch die 2-Grad-Grenze wird von vielen Wissenschaftlern inzwischen schon als zu riskant angesehen. Bei einer Erwärmung von 2 Grad Celsius werden, so zeigen es neuere Forschungsergebnisse, die großen Eismassen Grönlands und teilweise auch der Antarktis verschwinden, was einen Meeresspiegelanstieg von schlimmstenfalls mehreren Dutzend Metern verteilt über 1 bis 2 Jahrtausende nach sich ziehen würde. Entsprechend fordern die kleinen Inselstaaten und einige andere Entwicklungsländer wie Bolivien, die Treibhausgasemissionen so stark und schnell zu reduzieren, dass die Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau beschränkt bleibt. Die globale Durchschnittstemperatur wird von verschiedenen Institutionen berechnet. Mitte vergangener Woche hatten das Goddard Institute for Space Studies, GISS, der NASA und die US-Behörde für Atmosphäre und Ozeane, NOAA, ihre Ergebnisse veröffentlicht. Dafür wurden die Messungen an über 6000 Wetterstationen, Schiffen, Messbojen auf den Weltmeeren und polaren Forschungsstationen analysiert und gemittelt. Unter anderem werden die Aufzeichnungen nach Inkonsistenzen überprüft und Stationen aussortiert, an denen die Messungen durch das Wachstum der Städte und ihre Nachbarschaft beeinflusst worden sein können. GISS und NOAA sind dabei mit unterschiedlichen statistischen Methoden vorgegangen, kommen aber zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Diese werden zudem von anderen Gruppen wie dem japanischen und britischen Wetterdienst bestätigt. Sieht also, meine Damen und Herren, nicht gut aus für unseren Planeten, nicht gut aus für unser Klima und besonders nicht gut aus für die kommenden Generationen. Ni lyssnar på Niemandsland, ett radioprogram på tyska, 91,4 FM kontrabanda, en fri röst i en värld med lite frihet. Schauen wir uns mal die Presse an. Beginnen wir wie immer mit dem Spiegel natürlich. Das Spiegeltitelbild dieser Woche zeigt die Fresse von Hetzer Donald Trump. Amerikas Hetzer, Wahnsinn, schreiben die da. Man sieht dieses Pfannkuchengesicht von Trump mit diesem geföhnten Etwas auf dem Kopf. Dahinter eine brennende US-Flagge. Das sieht natürlich gefährlich aus. Dann mittlerweile in aller Munde der hybride Krieg. Was soll das sein? Hybrider Krieg, so nennen Experten die neue und verdeckte Art des modernen Kampfes, mit der Russland den Westen destabilisieren will. So heißt es offiziell. Spätestens seit dem Ukraine-Konflikt gehört dazu ein Propagandakrieg. Und hier bietet die Flüchtlingskrise dem Kreml eine neue Angriffsfläche. Da wird mittlerweile mit den schmutzigsten Mitteln gekämpft und gespielt und besonders der Fall eines vergewaltigten Kindes russischer Herkunft wird hier zum Zankapfel der internationalen Politik. Eine schmierige und scheußliche Angelegenheit, die aber mittlerweile ein Ausmaß angenommen hat, dass man nicht mehr daran vorbeisehen kann. Es geht natürlich auch um die Kontrolle von Syrien und die Kontrolle des arabischen Raumes, wie wir gerade in der Tagesschau gehört haben. Ausgerechnet die USA, die alle Wochen und alle naselang Zivilisten bombardieren und umbringen, sich über sogenannte zivile Opfer der russischen Luftangriffe in Syrien auf. Hat man noch Töne? Doch sprechen wir noch kurz einmal über Donald Trump. Glaubt mir, ich werde alles ändern. Wir werden wieder respektiert sein. Ich will nicht den Begriff gefürchtet benutzen, aber Make America Great Again. Das sind die Parolen von Donald Trump. Trump möchte wieder mit dem Kopf zuerst angreifen. Der 69-Jährige steht für eine neue Härte und Brutalität, für körperliche Rohheit, aber auch für emotionale. Trump hat einen Aufstand der Unanständigen losgetreten, der längst größer ist als er selbst. Eine Volksbewegung des weißen konservativen Amerika, das nach 8 Jahren unter dem liberalen Barack Obama sehnsüchtig auf einen Anführer wartet, der die rechte Gegenrevolution einleitet. Und die Presse bereitet uns diese Woche die schlimmsten Stilblüten dieses Hetzers vor Augen aus. Trump ist also eine einzigartige Figur. Er ist so reich, dass er seine Kampagne beinahe selbst finanziert. Durch sein schillerndes Leben als New Yorker Immobilienmogul und Star der Reality-TV-Show The Apprentice verfügt er über einen Celebrity-Faktor, mit dem noch kein Präsidentschaftsbewerber ins Rennen gegangen ist. Wenn Hillary Clinton nicht mal ihren Ehemann befriedigen kann, was bringt sie dazu, zu glauben, sie könne Amerika befriedigen? Mit solchen sexistischen, schweinigen, schwiemeligen Sprüchen kommt dieser Mann also daher. All die Ruch- und Skrupellosigkeiten hätten jeden anderen zum Rücktritt gezwungen. Für seine Millionen Anhänger aber sind sie ein weiterer Beleg für Trumps Unerschrockenheit und Stärke. Sie saugen ihm diesen Dreck wie Manna von den Lippen. Ich könnte mitten auf der Fifth Avenue stehen und jemanden erschießen und würde keinen Wähler verlieren, sagte Trump vorigen Samstag bei einer Veranstaltung in Iowa. Dabei formte er mit den Fingern eine Pistole und zielte ins Publikum. Es ist unfassbar! Okay, so viel zu Trump. Wir wissen nun, bei den Vorwahlen der Republikaner ist er mit knapper Mehrheit nicht zum Kandidaten der Republikaner gewählt worden. Und wir danken den Amerikanern dafür, dass sie diesen Schmierenmilliardär nicht gewählt haben. Die Welt hätte einen Trump wahrscheinlich überhaupt nicht vertragen, was der alles so von sich gegeben hat. Gut. Kommen wir zum Thema Geheimdienste und Flüchtlinge. Die Flüchtlinge werden natürlich ganz schön abgeschöpft. Der Bundesnachrichtendienst BND und das Bundesamt für Verfassungsschutz sind von 2000 bis 2013 an, so heißt es nun, 850 Asylbewerber herangetreten, um von ihnen nachrichtendienstliche Informationen abzuschöpfen. Das klingt erstmal sehr interessant. Das heißt aber Spitzel werben und Agenten ausbilden. Dies geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der linken Partei im Parlament hervor. Die Praxis dieser Befragungen ist umstritten, da den Flüchtlingen oft ein Schutzstatus zugesprochen wurde, den sie unter Umständen ohne die Kooperation gar nicht hätten erhalten können. Womöglich wurden potenzielle Informanten mit der rechtlichen Besserstellung auch gelockt. Beim Bundesnachrichtendienst hatten Mitarbeiter der Hauptstelle für Befragungswesen die Asylbewerber ausgehorcht. Die Abteilung wurde im Juni 2014 von der Bundesregierung angeblich geschlossen. Wahrscheinlich umbenannt. Allerdings schöpft der BND nach Informationen aus Sicherheitskreisen auch weiterhin Zufluchtsuchende in Deutschland ab. Auf freiwilliger Basis, wie es heißt. Wenn Geheimdienste fortgesetzt Flüchtlinge unter Druck setzen, ist das nicht nur moralisch verwerflich. Auch der Wahrheitsgehalt der so gewonnenen Informationen muss in Zweifel gezogen werden, kritisierte unter anderem Frau Martina Renner. Bundestagsabgeordnete der Linken. Ein weiteres Thema, das in Deutschland virulent und aktuell ist, ist das Thema der Schutz von Flüchtlingen, besonders von verwundbaren Flüchtlingen wie Frauen und Kinder. Die sind nämlich jeder Schweinerei ausgesetzt. In der Bundesregierung gibt es Streit über einen besseren Schutz von Flüchtlingsfrauen und Kindern. Schon im September hatten sich Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig von der SPD und Bundesinnenminister Thomas de Maizière von der CDU auf entsprechende Regelungen geeinigt. Nun sind die Vorschläge jedoch nicht Bestandteil des Asylpakets 2. Das Bundesinnenministerium hat sie kassiert. In der aktuellen Fassung ist nur noch die Rede davon, dass ehrenamtliche Helfer zukünftig erweiterte Führungszeugnisse vorlegen müssen. Wir wollen das mal übersetzen. Ehrenamtliche Helfer können Dreckschweine und Vergewaltiger sein, die sich an Frauen und Kinder ranmachen, wie es oft vorgekommen ist. Und nun erwartet man eben, oder man hatte gefordert, dass diese Männer, natürlich zu 99%, Führungszeugnisse vorlegen müssen. Ursprünglich sollten die Länder auch gezwungen werden, Mindeststandards wie abschließbare Toiletten und getrennte Duschen in ihren Flüchtlingsunterkünften bereitzustellen. Außerdem war geplant, dass all jene Heime, in denen Flüchtlingskinder leben, eine Betriebserlaubnis nach dem Kinder- und Jugendhilferecht benötigen. Dass diese Regelungen nicht vorhergesehen sind, nun ist laut Johannes Wilhelm Röhrig, dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, grob fahrlässig. Es gäbe immer mehr Fälle von sexuellen Übergriffen an Kindern in Flüchtlingsunterkünften, sowohl von Flüchtlingen selbst als auch von sogenanntem Personal. Es dürfe nicht sein, dass in Deutschland derzeit nicht Kind gleich Kind ist. Franziska Brandner, familienpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, kritisierte dies ebenfalls. Für sie wären die Maßnahmen in Flüchtlingsheimen auch Prävention und Symbol für das Zusammenleben mit den Neuankömmlingen. Denn das ist der erste Ort, wo sie Deutschland und unseren Rechtsstaat kennenlernen, so Brandner. Kommen wir zum großen neuen kalten Krieg zwischen dem Westen und dem Reich des Bösen, Russland. Ich glaube, Russland war immer das Reich des Bösen für den Westen. Als sie kommunistisch waren, da waren sie natürlich als Kommunisten und Bolschewisten böse. Jetzt, wo sie nicht mehr kommunistisch sind, sind sie trotzdem böse, weil jetzt sagt man sogar, sie wären zu rechts. Also, die machen es einem nie recht. Vielleicht nur die kurze Phase, wo man Jelzin hatte und Jelzin, wusste man, war eine Zeit lang zumindest, eine Marionette der Finanzmärkte, wenn man das so nennen darf. Als man Jelzin unter Kontrolle hatte und man Jelzin auch die neuen Gesetze und die neuen Regeln diktierte, da war man zum ersten Mal eine kurze Zeit mit Russland zufrieden. Da gab es positive Berichte über Russland und unsere neuen Freunde in Russland. Das ist nun alles vorbei. Das zeitweise Verschwinden eines Mädchens wird nun ausgerechnet zum internationalen Politikum. Russland schlachtet den Fall, so heißt es im Spiegel zum Beispiel, für seine Propaganda aus. Mit seiner Strategie will Moskau den Westen destabilisieren und Europa auseinandertreiben. Man nennt das jetzt der hybride Krieg. Eine Definition dessen, was der hybride Krieg ist, hat ein gewisser Herr Gerassimov formuliert. Im 21. Jahrhundert verschwimmen die Grenzen zwischen Krieg und Frieden. Kriege werden nicht mehr erklärt, sondern begonnen und folgen dann nicht mehr den altbekannten Schablonen, erklärte Gerassimov. Innerhalb weniger Monate und Tage könne ein zuvor stabiler Staat zur Arena eines erbitterten, bewaffneten Kampfes und zum Opfer ausländischer Interventionen werden. Der Staat wird ins Chaos, in eine humanitäre Katastrophe und in einen Bürgerkrieg gestürzt, führte Gerassimov aus. Der Top-Militär bezog sich auf den arabischen Frühling und die Methoden, mit denen die USA und der Westen nach russischer Analyse die Machthaber in Ländern wie Ägypten oder Tunesien gestürzt haben. Das ist bekannt. Nun wirft der Westen Russland die gleichen Methoden vor. Russland führe einen hybriden Krieg gegen Deutschland zum Beispiel. Warum? Und dazu würde man, und da machen alle mit, vom Spiegel über die Zeit, über die Taz, da heißt es nun ganz offiziell, Russland würde ein 13-jähriges vergewaltigtes Mädchen benutzen, um die Unruhen in Deutschland zu schüren. Seitdem das 13-jährige Mädchen am frühen Morgen auf dem Weg zur Schule verschwand, war für die Familie nichts mehr, wie es war. Denn ihr Fall ist zum internationalen Politikum geworden, seitdem russische Medien ihn aufgegriffen und Außenminister Sergej Lavrov die deutschen Ermittlungsbehörden attackierte. Die Wahrheit, heißt es, sei das erste Opfer im Krieg. Das gilt umso mehr für den Propagandakrieg, den nun Moskau seit der Ukraine-Krise gegen den Westen auf seine offenen Gesellschaften führe. Das 13-jährige Mädchen und sein Verschwinden sind zur Waffe in diesem Krieg geworden. In der russischen Version hat der Fall alle Zutaten, die es dazu braucht. Ein geschändetes Mädchen, gewalttätige Flüchtlinge, eine Polizei, die aus politischer Korrektheit nicht ermitteln will. Und Politiker, die Angst haben vor der Wahrheit. Das ist die Geschichte, die Moskau erzählt. Und das ist natürlich auch die Geschichte, die, man weiß es immer noch nicht, ob sie weiß oder nicht, die aber deutsche Behörden auch zu großen Teilen verschwiegen haben. Nun, heißt es weiter im Spiegel. Inzwischen spielt sich der Kreml als Anwalt des Mädchens auf. Anfang der Woche schickte die russische Botschaft in Berlin eine Verbalnote an das Auswärtige Amt. Der Brief, eine Seite in russischer Sprache, enthält die akribische Höflichkeitsformel. In der Sache aber ist er sehr aggressiv. Der Fall müsse restlos aufgeklärt werden, forderten die russischen Diplomaten. Man sehe nicht ein, dass die Angelegenheit verschwiegen werde. Am Dienstag hatte Lavrov den deutschen Behörden öffentliche Vertuschung vorgeworfen. Er beschuldigte sie, die Realität politisch korrekt zu übermalen. Außenminister Frank-Walter Steinmeier reagierte scharf und sprach von politischer Propaganda. Am Mittwoch wurde der russische Botschafter Wladimir Grinin zum Gespräch gebeten und über den Stand der Ermittlungen belehrt. Doch im Netz, und ich habe mir gestern Abend mal im Netz die, wie soll man das nennen, die Nachrichten angesehen von russischen Medien im Netz, kursiert natürlich weiter die Version von der Vergewaltigung. Die offiziellen Medien verschweigen das bzw. streiten das ab. Nein, das Mädchen sei nicht vergewaltigt worden. Die Mutter sagt ja. Die Propagandaschlacht dauert weiter an. Nach Einschätzung von Sicherheitskreisen hat Russland seine gegen den Westen gerichteten Kampagnen in den vergangenen Jahren massiv ausgeweitet, auch in Deutschland. Und nun schreibt der Spiegel über einige Seiten, wie das böse Russland das stabile Deutschland destabilisieren will, indem es Dinge behauptet, die so gar nicht wären. Man erinnert sich an die Massenübergriffe, die sexuellen Aggressionen von über 1000 Nordafrikanern, Arabern, Marokkanern. Zum Teil waren da auch sehr viele Flüchtlinge drunter, die Frauen überfallen, vergewaltigt und brutal angegriffen haben in der Kölner Silvesternacht. Das war natürlich ein Thema, wo die deutschen Medien völlig versagt hatten, zumindest die ersten 3-4 Tage. Danach war alles runtergespielt worden und klein gekocht. Und das ist natürlich jetzt ein Problem für die deutsche Öffentlichkeit. Wem sollen sie glauben? Den eigenen Medien, die aus politischer Korrektheit diese Sachen vertuschen und verschweigen oder klein kochen, oder den russischen Medien. Kommen wir zum Thema Merkel. Es geht um weitere Flüchtlingsströme. Kanzlerin Merkel will den Flüchtlingsstrom mit Hilfe der Türkei eindämmen. Das führt dazu, dass Ankara die Grenze zu Syrien schließt und so den Fluchtweg aus dem Bürgerkrieg abschneidet. Dazu heißt es, im Spiegel besonders, die Kanzlerin hat zwei Ziele, die sie bis spätestens Anfang März erreichen will. Die Zahl der Flüchtlinge, die aus der Türkei nach Griechenland kommen, soll deutlich zurückgehen. Dann ist Merkel bereit, Ankara Flüchtlingskontingente abzunehmen. Notfalls nur mit einigen wenigen EU-Verbündeten. Was ist passiert? Zuerst einmal hat die Türkei die Grenzen aufgemacht und hat dann natürlich auch Millionen von Flüchtlingen in Richtung Balkan abwandern lassen. Nun soll diese Grenze zugemacht werden und dazu hatte man in einer Spenderkonferenz in London über 10 Milliarden Euro bereitgestellt und gesammelt. Die Kontrollen des türkischen Staates würden also das Geschäft, und jetzt geht es um die Schmuggler der Schmugglerringe, beeinträchtigen. Dazu gibt es in der Presse einige Reportagen, sehr interessant. Man kann hier nachlesen, wie viel die Leute kassieren, um dann die Flüchtlinge über die türkische Grenze zu schmuggeln oder mit Booten nach Griechenland. Das ist mittlerweile eine Industrie geworden, ein richtiger Industriezweig, die Flüchtlingsindustrie. Da ist einiges an kriminellen Banden, die ihr Kapital rausschlagen aus dem Elend anderer Menschen. Und Korruption natürlich auch, ne? Also gerade bei dieser Grenze da Syrien-Türkei jetzt nach den letzten Bombardierungen versucht eben die Zivilbevölkerung zu fliehen Richtung Norden, ne? Und die Grenze ist nicht mehr so durchlässig wie früher zur Türkei. Also da stehen jetzt gerade ungefähr 50.000 und es werden noch mehr an der Grenze und die Türkei lässt die nicht rein. Ja? Die versuchen nur eben ihr Leben zu retten. Ja, das Drama geht weiter. Es gibt zwei parallele Geschichten, die mittlerweile laufen. Das ist einmal die Geberkonferenz. Die Flüchtlinge sollen da versorgt werden, wo sie zuerst ankommen. Das sind natürlich Länder wie die Türkei und Libyen. Nur sind diese Länder natürlich selber und besonders die Türkei überschwemmt praktisch von einer Flüchtlingswelle, die sie so noch nie erlebt haben. Das geht jetzt in die mehrere Millionen rein und kein Land kann sich leisten, so viele Leute aufzunehmen. Das ist brutal. Dazu braucht man Mittel, Geld, Personal und das ist sehr schwer zu organisieren. Währenddessen gibt es in Europa natürlich heftige Reaktionen, besonders aufgrund der letzten Horrormeldungen in der Presse über Vergewaltigungen und Diebstähle und noch mehr Flüchtlinge. Es gibt dieses Wochenende einen Protest der Rechtsextremen. Die Pegida-Partei ruft auf zu Demos am heutigen Samstag und zwar europaweit. Die Pegida-Leute wollen also heute international marschieren. Neben Dresden sollen auch Warschau, Prag oder Birmingham Schauplätze der Umtriebe sein. Vor allem die radikalen Ableger von Pegida und Co. bekommen immer mehr Zulauf. Der Generalbundesanwalt äußert sich ganz offiziell der Presse gegenüber zum Thema rechte Gewalt. Man müsse ein Gegenfanal setzen. Er spricht im Spiegel über Anschläge auf Flüchtlingsheime und verrät, ab welchem Punkt er juristisch eingreifen will. Erdbeben in Taiwan lässt 17-stöckiges Hochhaus umkippen, hatten wir gerade schon gehört. Was du sagtest, Zehntausende harren an türkischer Grenze aus. Tausende Syrer fliehen vor den Kämpfen in Aleppo und stranden an der türkischen Grenze. Nach UNO-Informationen harren dort bis zu 30.000 Menschen aus. Völlig unklar mittlerweile, ob sie einreisen dürfen. Dann schwere Vorwürfe gegen die deutsche Polizei. Die Berliner Polizei hat aus dem NSU-Skandal nichts gelernt. Wir erinnern, NSU-Skandal waren dieser nationalsozialistische Untergrund, rechtsradikale Killer, die über ein Jahrzehnt Ausländer abgeknallt haben. Und die Polizei und der Geheimdienst und der Verfassungsschutz hatten die Namen der Mörder vertuscht und die Verbindungen zum Verfassungsschutz nicht erwähnt. Nun gibt es noch einen neuen Fall, nämlich den Fall des verschwundenen Flüchtlingsjungen Mohammed. Da konzentrierten sich die Beamten, genau wie bei der NSU, auf die Familien und haben erstmal gedacht, das wäre jemand aus der Familie, statt ergebnisoffen zu ermitteln. Ergebnisoffen zu ermitteln wäre zum Beispiel, Zeugen zu befragen, die etwas gesehen haben, auf Kameras zu achten. Das hat man in diesem Falle nicht gemacht und das hat dem kleinen Jungen das Leben gekostet. Gnadenlose Selbstkritik mal vom Pentagon. Jawohl, man glaubt es kaum. Das Pentagon veröffentlicht 200 Fotos von misshandelten Gefangenen. Dazu muss man sagen, 20.000 von gefolterten Gefangenen sind sowieso schon im Internet. Das heißt, was die da veröffentlichen, haben die meisten sowieso schon gesehen. Aber immerhin, das Pentagon hat 200 Fotos freigegeben. Die Bilder zeigen Gefangene in Afghanistan und im Irak, die von US-Soldaten misshandelt wurden. Weitere 2000 Aufnahmen halten die Militärs aber noch unter Verschluss. Aber wie gesagt, bei WikiLeaks schon längst gesehen und schon längst kritisiert. Dann könnte man sagen, die Drecksau der Woche ist der serbische Minister, ein gewisser Herr Bratislav Gašić. Ich liebe Journalistinnen, die so leicht auf die Knie gehen, hat er gesagt. Nach diesem Satz gegenüber einer Journalistin wurde der serbische Minister nun endlich gefeuert. Schauen wir mal auf die junge Welt. Mal gucken, was die so bringen. Diese Spekulation ist ein Geschäft mit dem Tod, heißt es hier auf der Seite vom 6.2. von heute in der jungen Welt. Schweizer Banken wetten auf die Preise von Nahrungsmitteln. Die Jusos wollen das verbieten. Auf die Preise von Nahrungsmitteln wetten heißt natürlich, auf den Tod von Millionen Menschen zu wetten. Pfaffen statt Mütter. Polens Regierung setzt finanzpolitische Prioritäten. Zum Beispiel gibt es Millionen an Subventionen für einen Pfaffen, der in den Medien sehr aktiv ist, aber alleinerziehende Frauen kriegen ihre Subventionen gekürzt. Das sind die Prioritäten der neuen polnischen Regierung. Dahin geht die Reise. Während das von der alleinregierenden PIS im Wahlkampf angekündigte Kindergeld im Tagesrhythmus zerredet wird, zeigt sich die Regierung großzügig gegenüber einem medialen Bündnispartner. Es geht da um den Pater Tadeusz Rydzik. Der ist Chef des ultrakonservativen Radio Maria und des angeschlossenen Fernsehsenders TV Trwam, ich bleibe treu, darf sich über einen warmen Geldregen freuen, rechte katholizistische Propaganda. Wie die Tageszeitung Rzeczpospolita am Donnerstag meldete, kam die Entscheidung von PIS-Chef Jarosław Kaczynski persönlich. Das ist der übergebliebene Zwilling. 20 Millionen Zloty, umgerechnet 4,5 Millionen Euro, sollen als staatliche Subventionen an die von Rydzik nebenher betriebene Hochschule für Kommunikation und Medien in Turun gezahlt werden. Dabei handelt es sich nicht etwa um irgendeine Hochschule, sondern es ist eine klerikale Kaderschmiede. Die läuft allerdings nicht gut und dafür kriegen sie jetzt jede Menge Knete von der Regierung. Das Geld soll, und das ist interessant, vom Kulturministerium für Theaterförderung abgezweigt werden. Das heißt, Theaterförderung wird gekürzt. Die Pfaffen kriegen es nachgeworfen. Polen. Pfaffen statt Mütter ist die Überschrift in der jungen Welt. Ankara mordet weiter, heißt es hier. Weiterhin keine Hilfe für Verletzte in Cicre. 9 Menschen in einem Wohnhaus verbrannt. Wir wissen, die Türkei führt einen blutigen Krieg gegen die Kurdengebiete, ist eingefallen mit Truppen, Panzern, Luftwaffe und richtet da Massaker an der Zivilbevölkerung an. Missbrauchsvorwürfe gegen UN-Soldaten. Die UNO will nach zahlreichen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs und der Ausbeutung durch Blauhelme in der Zentralafrikanischen Republik 120 Soldaten in ihre Heimat zurückführen. Es handelt sich um Blauhelme aus der Demokratischen Republik Kongo und der Republik Kongo, teilte die UN-Mission MINUSCA am Freitag mit. Am Donnerstag hatte die Organisation Human Rights Watch berichtet, UNO-Soldaten hätten in der nördlichen Stadt Bambari zwischen Oktober und Dezember 8 Mädchen und Frauen vergewaltigt. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland. Die Sonne steht hoch am Himmel, kaum noch johlen, aus Gras wird streu. Los Hochzeits, dann kütte näher, legt er noch, der Sturm muss führen. Diere, Blöcke, Schreie, Renne, auch der Wolf, bis Raffen am Fluss. Wo kurz stand blieb und die Flo füllt, jeder de Spring, wat er wohl muss. Doch hin, Singer! Lass mich auf die Strom. Ich kann nicht schwimmen, wenn ich still. Lass klar, hältst du mich für bekloppt. Komm bloß nicht nahe, ich weiß, wer du bist. Die Kreatur, die alles wart und auch gut stich. Der dir vertraut, nur der nie für dir gewarnt wurde. Ihr Vater Wolf gehört morgens so flück nicht im Jahr. Und ob der Skorpion meint, wie es hätte Wolf dann ja gehört. Vergesst das Gift in meinem Stadt. Niemandsland. Letzte Viertelstunde im Niemandsland von heute, vom heutigen 6. Februar 2016. Kommen wir mal kurz auf die Berlinale zu sprechen. Da gab es ja viel Aufsehen um den kleinen PR-Coup, der da gelungen war. Spike Lees neuer Film Chi-Rack wird präsentiert. Und damit wird die Berlinale als politisch korrektes Festival aufgewertet. Der Film war in den USA von den Kritikern gefeiert worden, von der Oscar-Jury aber ignoriert. Und da sind wir schon beim Thema Vorwurf an die Oscar-Kommission. Die wären nämlich rassistisch, heißt es da. Nämlich, weil sie in diesem Jahr keinen einzigen sogenannten schwarzen oder farbigen Schauspieler oder keine Schauspielerin nominiert haben. Zu den Oscars wird er also nicht erscheinen, Spike Lee, weil zum zweiten Mal in Folge keine schwarze Darstellerinnen und Darsteller nominiert wurden. Deshalb hat Spike Lee zum Boykott der Academy Awards Ende Februar aufgerufen, wo aber Lee und sein neuer Film auf jeden Fall zu sehen sein werden auf der Berlinale 2016, wie die Leitung der Filmfestspiele am letzten Wochenende bekannt gab, läuft Chi-Rack im Wettbewerb der Berlinale allerdings außer Konkurrenz. In den USA war der Musikfilm, der über den Mythos der Lysistrata, die Bandengewalt in Chicago thematisiert, im Dezember erst in den Kinos, dann auf dem Streamingdienst Amazon Prime Video veröffentlicht worden. Von Kritikern als ein Highlight in der Karriere Lees gefeiert, wurden dem Film und besonders Hauptdarstellerin Tainoa Paris Oscar-Chancen nachgesagt. Letztlich fand Chi-Rack aber keine Beachtung bei den Nominierungen für die Academy Awards. Nun kann man natürlich immer sagen, ja, der ist vielleicht nicht gut genug und die gehen ja da nach ihren eigenen Kriterien vor. Auf Deutsch oder der Rheinländer würde jetzt sagen, man weiß es nicht. Man weiß es aber nicht. Ist natürlich auffällig, die Abwesenheit von einem Teil der Bevölkerungsfarbe, könnte man sagen, oder Bevölkerungsethnie oder wie man das auch immer nennen will, ist also immer ein Problem. Der Rassismus ist nie zu Ende, ist immer ein Problem und muss immer wieder neu aufgearbeitet werden, und zwar an Ort und Stelle, von Mensch zu Mensch, von Institution zu Institution, und es ist ein Dauerthema und man sollte nie die Aufmerksamkeit bzw. die Vorsicht sinken lassen. Sonst schwupp ist er da, beherrscht die Diskussion und macht die Leute verrückt. Oder hetzt sie gegeneinander. Werner, was gibt's an diesem Wochenende zu sehen und zu sagen? Chronologisch wäre heute, also jetzt haben wir 11:45, wer keine Lust mehr hat, uns zuzuhören, kann jetzt das Radio ausmachen und in den Parque de la Ciudadela gehen. Da hat es gerade angefangen, vor einer Viertelstunde. Da gibt's eine Bicicletada, ein Fahrradfahren, solidarisches, und heißt es Ruta Antirracista. Also da soll mit dieser Aktion erinnert werden an den 6. Februar vor 2 Jahren, wo spanische Polizei, die Guardia Civil, da unten in Melilla, oder war es Ceuta? Ceuta war es, glaube ich, gegen anschwimmende Flüchtlinge geschossen haben mit Gummigeschossen, was sie zuerst abgestritten haben. Nachher mussten sie es doch zugeben. Dann haben sie gesagt, ja, sie hätten aber in die Luft oder ins Wasser geschossen, nicht auf die Leute. Also jedenfalls sind dabei 15 ertrunken und bis heute ist niemand angeklagt oder verurteilt wegen dieser Geschichte. Also daran soll heute erinnert werden mit dieser Aktion. Die Leute treffen sich im Moment da unten am Parque Ciudadela, am Eingang da neben der Estación de Francia. Und dann zum gleichen Thema, um an diese Sache zu erinnern und zu protestieren gegen die Ausländerpolitik der Regierung, gibt es heute Nachmittag um 5 Uhr an der Subdelegación del Govern der spanischen Regierung in der Calle Mallorca 278 eine Kundgebung. Und dann auch zum gleichen Thema um 7 Uhr Kino in den Cinemas Girona. Und der Titel von diesem Dokumental ist Tarajal, Desmontando la Impunidad en la Frontera Sur. Also um 19 Uhr in den Cinemas Girona. Und morgen Abend, wie immer, um 19 Uhr Kino in der enteigneten Bank, gratis. Die machen jetzt diesen Monat Un Ciclo de Religions, also wo immer die Rolle der Kirche, der Religion beleuchtet wird in diesen Filmen, die da gezeigt werden. Und die Botschaft ist mehr oder weniger immer halt zu Recht natürlich, dass die Religion die Opium, das Opium des Volkes ist. Und da gibt's also morgen Abend um 19 Uhr den Film Nazarin von Luis Buñuel, das ist aus der Zeit, wo er in Mexiko war, also eine religiöse Satire vom Jahre 1959. Francisco Raval ist der Hauptdarsteller. Und warum heißt der Film Nazarin? Das geht zurück auf eine Novelle von Benito Pérez Galdós, auf den Padre Nazario, also das hat er geschrieben Ende vom vorletzten Jahrhundert, und wie ein katholischer Pfarrer oder Priester, sagt man, oder Kapellan aus Madrid, wie der sein bequemes Leben da in Madrid verlässt und dann eben anfängt, übers Land zu ziehen. Und dann, was da er erlebt, sagen wir, das ist dann wie so eine Mischung aus Don Quixote und dem Gottessohn Jesus, ja. Und also auf diese Geschichte geht Buñuel zurück und dreht dann den Film Nazarin, situiert es aber in Mexiko eben, und zwar Anfang vom 20. Jahrhundert unter der Diktatur von Porfirio Díaz. Und also diese Geschichte, ne, die er kommt dann so eben mit der Realität in Berührung, ne, versteht erst nicht oder nichts und dann beginnt dann aber so langsam zu zweifeln und dann immer mehr an seinem eigenen Glauben. Also das morgen Abend um 7 Uhr in Bank Expropiat in Gracia 181. Letzten 7 Minuten hier im Niemandsland. Vielleicht kommen wir kurz auf die Berlinale zu sprechen, die am nächsten Wochenende losgehen wird. Das ist die 66. Ausgabe. Das ist das größte deutsche Filmfestival. Die geht dieses Jahr vom 11.2. bis zum 21. Februar. Da werden wieder große Gegensätze aufeinanderprallen, verspricht man uns. Die Berlinale ist bekannt dafür, dass wie in Cannes und Venedig berühmte Stars aus Hollywood, Asien und Europa über den roten Teppich vor dem Festivalpalast marschieren. Das Festival in der deutschen Hauptstadt steht aber auch für eine Vielzahl engagierter politischer Filme. Rund 400 Werke werden in den verschiedenen Sektionen gezeigt. Im Wettbewerb laufen 18 Filme. Sie bewerben sich um den goldenen und die silbernen Bären. Festivalchef Dieter Koslik, das ist der, ja, der freundliche Partybär der Festspiele seit einigen Jahren, hatte schon im Vorfeld der diesjährigen Berlinale angekündigt, dass sich auch das Thema Flüchtlinge in vielen Beiträgen widerspiegeln wird. Nachdem schon länger bekannt war, dass Hollywood-Star Meryl Streep in diesem Jahr den Vorsitz der internationalen Jury übernehmen wird, sind jetzt auch die übrigen Juryteilnehmer benannt worden. Für Deutschland ist der Theater- und Filmstar Lars Eidinger dabei. Ebenfalls gibt es eine starke Präsenz aus Europa in der Berlinale-Jury. Europa ist in diesem Jahr darüber hinaus stark vertreten. Aus Großbritannien kommt der Schauspieler Clive Owen, aus Italien die Regisseurin Alba Rowacher, aus Polen deren Kollegin Malgorzata Czumowska. Außerdem entscheidet auch die französische Fotografin Brigitte Lacombe über die Preise, sowie der englische Filmkritiker und Kurator Nick James. Im Wettbewerb läuft in diesem Jahr nur ein rein deutscher Film, 24 Wochen von Anne Zora Beraschet. Weitere Beiträge entstanden allerdings mit deutschen Geldern. Prominente Regisseure sind Spike Lee aus den USA, Thomas Winterberg aus Dänemark oder André Téchiné aus Frankreich. Als Eröffnungsfilm wird das neue Opus der Brüder Joel und Ethan Coen, Heil Cäsar, gezeigt, der schon ein paar Tage später auch in den deutschen Kinos zu sehen sein wird. Michael Moore und Anna Frank im Fokus der Berlinale. Sollte dieses Jahr, 1944, uns den Sieg schenken? August 1944, die Verhaftung der Familie Frank in der Prinzengracht. Haben Sie die geleitet? War das Ihr Kommando? Ja. Ja, das ist die Kleine. Und wirklich, ich warte dort in der kalten Regennacht. Und nach ein paar Minuten eine ganz schwache Stimme ruft mich, und zwar Anne. Mit Spannung erwartet wird der neue Film von US-Regisseur Michael Moore, Where to Invade Next. Wo sollen wir als nächstes einmarschieren, könnte man das übersetzen. Sowie eine Neuverfilmung des Anne-Frank-Stoffes. Die filmhistorische Retrospektive beleuchtet in diesem Jahr die Produktion in der DDR und der Bundesrepublik im Jahr 1966. Deutschland 1966, filmische Perspektiven in Ost und West. Ein Höhepunkt der 66. Berlinale dürfte auch die Aufführung der restaurierten Fassung, Achtung, meine Damen und Herren, Filmfans, von Fritz Langs Der müde Tod werden. Beim alljährlichen Treffen des Filmnachwuchses innerhalb der Veranstaltung Berlinale Talents, Talente, die geht vom 13. bis 18. Februar, geht es wieder um das Zusammentreffen junger Filmstudenten aus aller Welt und etablierten Regisseurinnen und Regisseuren sowie anderer Filmschaffender aus allen Bereichen. Während der Berlinale Talents entstehen viele kleine Übungsfilme. Meine Damen und Herren, wir müssen raus, wir sagen Tschüss, nächste Woche gibt's viele Informationen zur Berlinale. Tschüss Werner, schönes Wochenende. Tschüss, bis nächste Woche und ich wollte mich nochmal bei dir entschuldigen, Daddy, bei dem Fest da vor einer Woche. Ich wollte dich eigentlich zum Tanz auffordern, aber dann bin ich irgendwie nicht mehr dazu gekommen. Also irgendwann wollen wir das nochmal machen. Ne? Jetzt dürften vielleicht falsche Eindrücke entstehen in der Hörerschaft. Es wäre natürlich ein rein 5 Meter Abstandstanz, wo man die langen Haare hin und her schüttelt, nicht wahr, Werner? Gut. Tschüss, alles Gute. Ich verabschiede mich. Werden Sie glücklich oder bleiben Sie es, meine Damen und Herren? Hören Sie uns ab nächste Woche im Podcast unter www.niemandsland.contrabanda.org. Und bleiben Sie optimistisch. Tschüss, Agur.